Dies sind unsere aktuellen Themen. Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut, Klimaschutz im Nordertor und VC Nienburg verpasst Auswärtspunkte. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Morgen tagt die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Nienburg. Beginn ist um 16 Uhr im Naturfreundehaus Nienburg, Luise-Weinigen-Straße 4. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Betreuungssituation sowie die Personalsituation im Fachbereich Jugend im Landkreis Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. In den Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt Nordertor wird nun auch der Klimaschutz mit einbezogen. Es sollen somit auch Sanierungsmaßnahmen unter anderem zur Energieeffizienz gefördert werden. Hier müsse jedoch in Einzelfällen entschieden werden, erklärt Hauke Herdejürgen vom Klimaschutzmanagement des Landkreises Nienburg. Wenn es um Sanierungsfragen geht, wie kann ich mein Haus modernisieren, auf neuesten Stand bringen, sei es aus energetischer Sanierung, es geht um Beleuchtung, es geht um Elektromobilität und ähnliches. Die Beratung kann unterschiedlich aussehen, dass zum einen Sie zu mir kommen und wir in meinem Büro das Ganze mal klären, dass man erstmal so eine Idee kriegt. Oder eben, ich komme raus, sehe mir das vor Ort an und kann dann direkt was zu diesem ganzen Themengefeld sagen. Aber dann eben im Konkreten am Gebäude und nicht ohne da genau einen Hintergrund zu haben. Dann macht das keinen Sinn. Das sollte man vor Ort prüfen dann. Nach einer Einbruchsserie im letzten Jahr gerieten 4 Männer in das Visier der Nienburger Polizei. Im Dezember letzten Jahres wurden die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Dabei konnten die Ermittler diverse Gegenstände auffinden. Das Diebesgut, darunter Sammlermünzen, Sportausrüstung, Laptops und Schmuck, kann nun bei der Polizei Nienburg vom jeweiligen Besitzer abgeholt werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballdamen des VC Nienburg haben am Wochenende mit 1:3 beim Tabellenführer Marmagen Nettersheim verloren. Dabei wäre mehr drin gewesen. Beim Zwischenstand von 1:2 und im vierten Satz führten die Nienburgerinnen zeitweise 8:1 und 10:3, gaben einen sicheren Zähler dann mit einer 23:25 Satzniederlage ab. Trainer Thomas Platner dementsprechend angefressen. Also als Trainer will man immer was Zählbares haben und wenn man gut spielt, sensationellen Auftritt hat und nichts Zählbares mitnimmt, ist man nicht ganz zufrieden. Natürlich freue ich mich, dass wir in unserer Weiterentwicklung aktiv waren. Das muss man ohne weiteres sagen. Aber wenn du so kurz dran an der Torte schnupperst, möchtest du halt auch ein Stück mit nach Hause nehmen. Die Chance auf die ganze Torte hat der VC dann wieder am kommenden Samstag gegen Hannover. In der Tabelle der dritten Liga bleibt man weiterhin auf Rang 8. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.